Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua brachte am 3. August einen Beitrag ihres Korrespondenten in der DVRK. In seinem Beitrag stellte der Reporter das internationale Kinderferienheim Songdo-won vor, das sich in der Stadt Funsan, Bezirk Gangwon im Osten Koreas befindet. Dieses Kinderferienheim mit komplexen Einrichtungen wie Sporthalle, Sportplatz im Freien und Aquarium verfüge über die für das Leben der Ferienkinder notwendigen Anlagen und Bedingungen, so dass sie hier kostenlos fröhliche Zeit verbringen könnten.